ORAD.de, one app a day keeps the doctor away. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge der Folge 838 beziehungsweise OAADSE Folge 48 der Apple WWDC 2017 Keynote nachhöre. Die Keynote gab es, also diese Folge wird erscheinen am Mittwoch, den 7. Juni und am Montag, den 5. Juni gab es die Keynote. Ich hatte irgendwie, glaube ich, eine Viertelstunde verpasst. Und erst dann eingeschaltet. Und ja, also ich weiß gar nicht, ob ich am Anfang irgendwas verpasst habe. Kann gut sein. Irgendwann zwischendrin habe ich dann auch ausgeschaltet, weil ich bin ganz ehrlich, es interessierte mich gestern irgendwie rein gar nicht so richtig. Das mag sein, weil es eigentlich an die Entwickler gerichtet ist. Oder es mag sein, weil es wurde zum Beispiel ein neuer iMac vorgestellt und der iMac Pro und ein neues iPad Pro mit 10,5 Zoll, wenn mich nicht alles täuscht, und mit dem Apple Pencil und der zeichnet jetzt besser und so weiter und so fort. Vielleicht liegt das auch daran, weil das nochmal von vorn. Nein, nicht von vorn. Ich bleib einfach dabei. Keynote nachhören sind ja bei mir immer ein bisschen chaotisch. Also entweder liegt es daran, dass es wirklich nicht interessant war für mich, oder es liegt daran, dass das so Geräte sind, die mich persönlich rein gar nicht interessieren. Was heißt rein gar nicht? Also natürlich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte nicht gerne das neue iPad Pro und ich hätte nicht gerne den iMac. Das sind aber Geräte, die für mich viel zu viel Leistung haben tatsächlich. Ich nutze ein iPad. Ich habe noch ein altes iPad der dritten Generation. Wie hieß das damals? iPad Neue oder so? Also das iPad 3. Das nutze ich meistens, um Videos zu gucken. Das habe ich immer noch und das reicht und das ist ganz wunderbar immer noch. Und ja, so ein iPad Pro brauche ich einfach nicht. Ja. iMac, was da vorgestellt wurde mit Virtual Reality und dann steht plötzlich Darth Vader neben einem und greift einen an und so. Ja, also erst ganz davon abgesehen, dass das in einer Preisregion sich bewegt, dieses Gerät, die für mich nichts ist, für meinen Geldbeutel. Wäre das auch, wie gesagt, das wäre eine Leistung für mich vollkommen uninteressant, weil viel zu viel Leistung. Klingt vielleicht ein bisschen unlogisch, ist aber ein Fakt und ein Punkt. Über diesen Lautsprecher, der da vorgestellt wurde, das ist, ihr merkt, das ist ein bisschen chaotisch wieder. Wie heißt es? HomePod? AirPod? Lasst mich nochmal nachschauen. Mein Gott. Wie heißt es denn? Lasst mich einmal kurz schauen. Einen Moment. Wie heißen die Viecher denn jetzt? HomePod. Kinders, kann ich das nicht mal vorher raussuchen? Nee, anscheinend kann ich das vorher nicht mal raussuchen. HomePod, genau so heißt das. Ist so ein Siri-Lautsprecher, könnt ihr sprechen, spielt Musik ab, etc. pp. Für mich eigentlich auch uninteressant, das ist Konkurrent zu Google Home und Amazon Echo. Ich bin nun kein Mensch, der, wie sagt man, kein audiophiler Mensch, also der wirklich den geilsten Klang irgendwie raushört aus den teuersten Kopfhörern. Mir reicht ein 15 Euro Bluetooth Headset, was ich habe, und mir reichen die Earpods. Und ich fand den Klang zum Beispiel, als ich den Amazon Echo Dot getestet habe, wunderbar. Ganz davon abgesehen, dass man ja weiß, wie Siri reagiert, das soll nun auch besser werden und Siri soll ganz viel können und lernen. Und ich habe gestern schon getwittert, ob Siri sich denn dann vielleicht in Skynet umbenennt irgendwann. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mir tatsächlich wirklich lieber einen Echo Dot kaufen, 59,90 oder was er kostet, 60 €. Und bin damit mindestens genauso glücklich, wenn nicht sogar ein bisschen glücklicher. iOS 11 wurde vorgestellt. iOS 11, was fällt mir zu iOS 11 so in der für die Nachhörer ein? Das neue Control Center, was nun eine eigene Bildschirmseite im Prinzip verbraucht, sieht aus wie Tetris innen, wirklich hässlich. Wie sich das denn bedienen lässt, ja, das muss man sehen. Die Kameras kann einige neue Dinge, sowas wie Langzeitbelichtung und irgendwie die Live-Fotos können jetzt hüpfen und Siri ist natürlich noch hilfreicher und der App Store wird umgestaltet in hässlich, meiner Meinung nach. Ist natürlich dann, wie gesagt, ist die Frage, wie sich das dann bedienen lässt und so. Und das Ökosystem von Apple ist natürlich immer noch nett. Hardware, Software perfekt aufeinander abgestimmt. Die Apps immer noch sehen auf jeden Fall schöner aus als ihre Android-Pendants und meistens bedienen sie sich auch noch einen Tuck besser. Das sind übrigens wirklich fast die letzten zwei Gründe, die mich bei einem iPhone halten können. AR-Kit, Augmented Reality, die Demo, die man da gesehen hat, sah ja ganz geil aus. Davon frage ich mich, wie das denn dann umgesetzt wird, wie man das tatsächlich zum Beispiel in Spielen irgendwie nutzen möchte. Möchte man das nutzen? Ich weiß das nicht. Spiele auf dem iPad vielleicht, auf dem iPhone jedenfalls. Oder kommt das gar nicht aus iPhone, sondern nur aufs iPad? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht. Doch iPhone auch. Für mich ist iPhone-Spiele zwischendurch, da möchte ich gar nicht so was Großes sehen, machen, tun. Ja, vielleicht nur meine Meinung. Vielleicht auch die Meinung von anderen. Ich weiß es nicht. Notizen können jetzt irgendwie einscannen. Die Tastatur auf dem iPad jedenfalls kann jetzt auch schnell die Sonderzeichen erreichen. Leider gibt es immer noch keine Slide-Tastatur, so wie man das kennt, von SwiftKey zum Beispiel oder vom Gboard, der Google-eigenen Tastatur. Es gibt jetzt eine Einhandtastatur auf dem iPhone. Ja, dann ist das noch mehr zusammengestaucht. Ich finde die Tasten eh schon klein genug. Man kann irgendwie Notizen machen, noch viel besser mit dem Apple Pencil. Ja, gut, Multitasking ist auf dem iPad, natürlich nur auf den neuen iPads, noch schöner. Es gibt ein neues Dock, worüber ihr schnell Apps öffnen könnt. Es gibt so die Datei oder die Files-App, die auch aus iCloud Drive und OneDrive und so weiter eure Dateien anzeigt. Das wird alles ein bisschen mehr Pro. Dafür ist das iPad Pro ja auch, oder trägt das iPad Pro ja auch den Pro-Namen im Namen. Trotzdem, mit dem iPad Pro arbeiten. Ja. Ist immer noch so ein Ding, wo ich denke, kann man das jetzt machen? Ich weiß es nicht genau. Will ich das machen? Ich weiß es nicht genau. Insgesamt finde ich iOS 11, für mich jedenfalls, vielleicht liegt das auch daran, dass das mein iPhone 6, was ja inzwischen auch recht alt ist, das einzige iOS-Gerät ist, wo ich auf iOS 11 updaten könnte, hätte ich ein neues iPad, sehe es bestimmt ein bisschen anders aus. Finde ich iOS 11 erstens das Control Center und den App Store relativ hässlich und zweitens relativ uninteressant für mich. Was natürlich immer noch schön ist, dass die alten Geräte relativ lange mit Updates versorgt werden, dann geht man da sicher. Was wurde noch vorgestellt? Ja, iPad habe ich gesagt, iMac habe ich gesagt. iPads kann man, glaube ich, übrigens inzwischen jetzt schon vorbestellen oder schon ganz bestellen. Ach ja, Hi Sierra, das neue macOS wurde auch vorgestellt. Kann ich nicht zu sagen, soll schneller sein, soll besser sein, soll stabiler sein. Das klingt natürlich alles ganz gut. Was sie sonst da oder über was sie sonst da geredet haben, da blicke ich persönlich gar nicht so wirklich durch. Hi Sierra, landet genau wie Sierra natürlich nicht auf meinem guten alten MacBook Lite 2008 Aluminium. Da war OS X El Capitan 10.11.6 übrigens die letzte Version, die das schöne MacBook bekommen hat. WatchOS, neues tvOS und worüber sich ja Leute gefreut haben, die irgendwann im Laufe des Jahres, bis Ende des Jahres, im Herbst irgendwie, ach ja, nee, bevor ich das sage, iOS 11 kommt natürlich wie immer im Herbst dann mit dem neuen iPhone, oder mit den neuen iPhones. Die Amazon Prime Video App soll auf den Apple TV kommen. Das ist natürlich für die Leute, die einen Apple TV haben sicher und Amazon nutzen, sicherlich nett. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit meinem Fire TV. Ich habe den ersten Fire TV. Ich freue mich unglaublich darüber, als Prime-Kunde noch weniger bezahlt zu haben. Damals, ich weiß gar nicht, war das 49 Euro oder so, keine Ahnung. Anstatt für die günstigste Variante des Apple TVs für 179 Euro. Und ja, das ist der Kritikpunkt, der immer mehr bei mir durchwächst. Ich finde die Preise zu hoch bei Apple. Ich finde sie auch mit den neuen iMacs und so, mit den iPads, sie gehen halt immer mehr in die Pro-Schiene, weg vom Endkunden, vom normalen Kunden in Anführungsstrichen, als den ich mich sehe. Und ja, wenn das so weitergeht, dann bleibt eigentlich nur noch mal zu sagen, andere Mütter haben auch schöne Töchter, beziehungsweise andere Hersteller haben auch wunderschöne, neue, andere, eigene Smartphones und Benutzeroberflächen und die auch sehr, sehr großen Spaß machen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.